Man weiß nicht. Soll man bei diesen jesuitischen Werturteilen über Lessing, Schiller, Goethe mehr staunen über die inferiore Auffassung, die in ihnen sich offenbart, oder über den Hass, der Gift speit gegen große Geister, weil sie mit ihrem Lichte die Menschheit erleuchten und sie so dem Einflusse des Jesuitismus entziehen? Wo immer man übrigens Baumgartners dickleibige Goethe-Monographie aufschlägt, treten die gleichen Verkleinerungssucht, die gleiche anschwärzende Böswilligkeit zutage. Einige Proben. Es ist recht charakteristisch für Goethe, dass er bei diesem Stück, Shakespeares König Johann, sich wenig für dessen große politische, kirchenpolitische und patriotische Motive interessierte, nicht für die leidenschaftlichen, gewaltigen Männerrollen, nicht für die ergreifenden Rollen der Königinnen Eleonore und Konstanze, sondern vorwiegend nur für die zwei rührenden Szenen des Prinzen Arthur, und zwar nicht als Rolle eines harmlosen, unglücklichen Königssohnes gedacht, wie ihn Shakespeare dachte, sondern für ein Mädchen in Knabenkleidern, Christiane Neumann. Auf sie kam jetzt alles in dem Stück an. Sie spielte gut. Als Hubert indes in der Probe mit der Zange herankam, um sie, den Prinzen, zu blenden, zeigte sie nicht genug Angst. Da riss der Direktor Goethe dem Hubert die Zange aus der Hand, stürzte auf Christiane los und machte dabei so schreckliche Augen, dass diese in Ohnmacht fiel. Nun erschrak Goethe selbst, kniete bei ihr nieder und als sie wieder zu sich kam, gab es einen Kuss. Das ist die Hauptszene aus Goethes fast 40-jähriger Theaterdirektion, wie sie in allen Goethe-Büchern und selbst in den Literaturgeschichten im Lichte der Verklärung geschildert wird. Sie beweist schlagend den tiefgreifenden Gegensatz zwischen dem männlich-universellen, echten Dramatiker William Shakespeare und dem lyrischen Mädchenverehrer Wolfgang Goethe, den dieser Kuss mehr interessierte als König Johann und alle übrigen Könige von England, Irland und Schottland zusammen. Von Goethes Stellung zur Französischen Revolution sagt der Jesuit: Und Goethe? Goethe war in Verlegenheit. Als echter Schüler Rousseaus und Voltaires, als dezidierter Nichtchrist und Heide, musste er es folgerichtig nur billigen, dass man mit der alten Ordnung der Dinge gründlich und vollständig aufräumte, die Könige, die alte Aristokratie und die Pfaffen guillotinierte, die Ehe und alle anderen Überreste der sieben Sakramente abschaffte, das ganze Leben säkularisierte und recht bald in ganz Europa griechische Republiken einzuführen und möglichst vielen schönen Göttern und Hetären, Philosophen und Poeten, Malern und Bildhauern, Pläsier und Kunstgenuss. Das war seine Religion und Weltanschauung. Als gemütlicher Frankfurter Bürger wünschte er aber doch auch, im Frieden zu essen und zu schlafen. Als weimarischer Geheimrat begehrte er eher Vermehrung als Verminderung seiner Besoldung. Als Freund eines Herzogs hätte er lieber eine Königskrone auf dessen Kopf, als ihn ohne Kopf gesehen. Die Französische Republik gestaltete sich gar nicht nach dem Vorbilde des perikleischen Athen, sondern nach dem ungemütlichen Säbelreglement römischer Aufwiegler, Triumphieren und Tyrannenmörder. Man schrieb nicht Gedichte, sondern Proskriptionslisten. Man feierte keine Olympischen Spiele, man schnitt Köpfe ab. Die Freigeister in Paris begnügten sich nicht damit, ohne Ehebund eine Vulpius ins Haus zu nehmen und ihre Bübchen von einem Herrn taufen zu lassen, der selbst kaum mehr Recht an Christus glaubte, um anderen Leuten Sand in die Augen zu streuen. Sie fanden es für besser, Leute, die sich an solchen Dingen ärgerten, zu guillotinieren, ihr Geld einzusacken und die Welt neu einzurichten. Das ging nicht in Weimar. Alles Gewaltsame war dem Herrn Geheimrat zuwider. Wer sollte seinen Tasso lesen, wenn es keine Herzoginnen und Hofdamen mehr gab? Wer sollte über seinen Werther weinen, wenn die Welt so arg gefühllos wurde? Selbst die ergreifenden Strophen Goethes auf Schillers Gedächtnis müssen Baumgartner dazu dienen, den Verhassten zu bemakeln. Schillers Gegensatz zu der in Weimar vorherrschenden Richtung wurde zwar auch noch in einer weiteren Strophe bezeichnet, aber durch den Gedanken, er war unser, freundlich ausgeglichen. Es war ein feiner Staatsstreich. Schiller war damit an den Triumphwagen seines einstigen Rivalen für immer festgebannt. Goethe und Schiller, Seite 82 und folgende und Seite 118 und folgende. Über Goethes Lebensroman heißt es: Als er 60 Jahre alt war und auf sein Leben zurückblickte, lag denn auch ein Roman vor ihm, wie ihn unter Tausenden kaum einer erlebt. Die Namen Gretchen, Friederike, Lotte, Lilli, Charlotte von Stein, Corona Schröter, Christiane Vulpius, Minna Herzlieb bezeichnen nur die hauptsächlichsten Phasen. Für manchen lebhafteren und leidenschaftlicheren Charakter hätte eins dieser Verhältnisse hingereicht, in Leben und Dichtung für immer Schiffbruch zu leiden. Dem elastischen Diplomaten war es aber nicht nur gelungen, einen dieser Romane an den anderen zu knüpfen, sondern dabei vom einfachen Advokaten zum Freund und Minister eines Herzogs emporzusteigen, den Ruhm des ersten deutschen Dichters zu erwerben und mit nahezu allen berühmten Persönlichkeiten seiner Zeit in Berührung zu treten. Der Liebhaber des Frankfurter Schenk-Mädchens und der Pfarrerstochter von Sessenheim stand vor Napoleon als einer der großen Männer der Zeit. Und anstatt Lillis goldenen Herzchens trug er jetzt das Kreuz der Ehrenlegion. Der Rückblick auf Kindheit und Jugend hatte für den glücklichen Parvenu den vollen Reiz, den ein Wanderer empfindet, der auf den verschlungenen Pfaden zu ungeahnter Höhe emporgelangt. Mit wahrer Wollust blickte er auf den zurückgelegten Weg zurück. Es war der wunderlichste Roman, viel interessanter als Wilhelm Meister. Er fühlte, dass er jedem Mädchen, mit dem er einst getändelt, jetzt europäische Berühmtheit verschaffen könne. In Der Alte von Weimar, Seite 67. Besonders bezeichnend sind auch folgende Stellen. Seine wankelmütige Weiberliebe, sein schnödes Verfahren gegen die Frau von Stein, sein Konkubinat mit Christiane Vulpius, sein Fiasko in der Politik, seine ans Kindliche grenzenden Dilettanterien in wissenschaftlichen Dingen, seine gröbsten Lästerungen gegen Christus und das Christentum, sein in manchen Fällen widerlich zutage tretender Egoismus, der Schwindel mit dem Bergwerk in Ilmenau, die frühere unwürdige Behandlung Schillers, die unfreundliche Zurücksetzung Herders und Wielands, die charakterlose Haltung bei den verschiedenen Wendungen der deutschen Politik, die schmachvolle Verehrung Napoleons, die vaterlandslose Gleichgültigkeit für den deutschen Freiheitskampf, die vornehme Verachtung aller volkstümlichen demokratischen Regungen, die stolze Verweigerung gesetzlicher Rechnungsablage, die steifste und lächerlichste Pedanterie im Leben wie die ungebundenste Leichtfertigkeit in der Poesie. Alles, alles ward ihm vergeben, weil er ein Genie war und weil er die öffentliche Meinung Deutschlands sich in seinem Dichterruhm geschmeichelt fühlte. Als die literarischen Wallfahrten nachließen, hatte Goethe in Karlsbad und Marienbad längst ein Rendezvous-Plätzchen gefunden, um als hoher Aristokrat mit der diplomatischen Welt und der Haute-Volée von Deutschland und Österreich zusammenzutreffen. Von Fürstinnen, Gräfinnen und Baroninnen ward der einstige Jahrmarktsschreier von Plundersweiler jetzt um Stammbuchverse gebeten. So hat Goethe seine eigene Jugend- und Blütezeit, seine langjährigen dramaturgischen Bemühungen im Verein mit Schiller, die Weimarer Hofbühne und die Glanzperiode Weimars selbst zu gutem Schluss auf dem Entenpfuhl gesetzt. Es war alles Gewackel und Geschnatter.